Telekom Fernsprecher Uhlauer Straße 43 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört die Schaufensterauslage des Plattenladens Heiße Scheiben, in dem eine Tüte mit dem Konterfei von Schäuble zu sehen ist, darunter der Unterschrift Stasi 2.0. Und an dieser Stofftüte ist ein gelbes Schild befestigt mit der Aufschrift 2 Euro zur Unterstützung der Demo am 22.09.2007. Ansonsten hier in der Uhlauer Straße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.